Zweite Lesung aus dem Buch Alchemie von Matthias Schneider. Anschreiben. Bienvenue, welcome, herzlich willkommen. Brief. Werte Leserin und werter Leser, hier auf der Webseite mit Namen Alchemie, einem Wiki, welches Teil meines Karteikastens ist, möchte ich als Autor davon Ihnen einen Zugang zu einigen meiner schriftlichen Abfassungen ermöglichen. Diese sind vormals analog zu jenen anderen Beispielen einer Sprachgestaltung von mir erarbeitet worden, wie sie bereits bestanden haben. Ich habe sie mit eigener Feder erstellt. Mein Name lautet Matthias Schneider, geboren 1975. Ich habe um die zweite Jahrtausendwende eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker absolviert, diesen Beruf jedoch nicht lange ausgeübt. Nach einem daraufhin erfolgten, aber nach Abschluss des Grundstudiums bereits bald wieder abgebrochenen Maschinenbaustudium, habe ich mich in beruflicher Hinsicht neu zu orientieren versucht. Ab 2006 hat der Wunsch bei mir bestanden, mich gesellschaftlich zu konsolidieren. Da habe ich die eigene, schon früher zu Jugendzeiten von mir favorisierte Kunstsache wieder verstärkt in mein Blickfeld gerückt. Ich habe versucht, die damit verbundenen Dinge noch einmal anzugehen. Jenen Geist meiner früheren Gedanken- und Ideenwelt habe ich seitdem wiederherzustellen versucht. Das habe ich getan, indem ich etwas mir da noch Verbliebenes aufgegriffen und mit der Zeit vervollständigt habe. Das bisher geschaffene malerische Werk habe ich inzwischen visuell und sprachlich für Sie aufbereitet. Dadurch ist nach und nach manches Gute wiederum bei mir vorgekommen und erneut in mein Leben eingetreten, was fest mit mir verbunden ist. Es haben sich zudem manche Dinge eingefunden, die ich klären muss. Dazu habe ich mich geprüft und bin in Klausur mit mir gegangen. Es ist mir nicht immer gänzlich geheuer vorgekommen, was zu jener Phase der Umbrüche in meinem Leben alles stattgefunden hat. Da habe ich vieles hingenommen, was eigentlich nichts Gutes für mich gewesen ist. Zur besseren Aufbereitung der Sachverhalte meines Lebens habe ich zu dieser Zeit mit einem Schreibprogramm offline auf einem eigenen Server erste Texte zu meiner Person ausgearbeitet. Ich habe dabei Ansätze zur Darstellung des Gegebenen entwickelt. Mit diesen weiß ich inzwischen gut umzugehen und kann sie anwenden. Manches mit Substanz hat sich so ergeben, was mir nach wie vor gut gefällt. Mit der Zeit sind auch jene Dinge entstanden, die zur Errichtung einer Basisstation im Internet verwendbar gewesen sind. Mit Zuhilfenahme dieser Bastion, wie ich sie manchmal bezeichnet habe, habe ich meine Werkschau ausbauen und online einrichten können. Dabei ist manches entstanden, was bis heute von einem hohen Wert für mich ist. Meine Werkschau hat seitdem nicht allein nur mehr aus meinen malerischen Werken, sondern von nun an auch aus Schriften und Musikalien bestanden. Somit hat sie einen ganzen Verbund von Betätigungen verkörpert, welchen ich mir auch heutzutage noch leiste. Während einiger solcher Phasen der Erneuerung meiner Güter und der Besinnung auf meine Person habe ich mein Leben geordnet und gewichtet. Zu einer verbesserten Lebensqualität habe ich zurückgefunden. Meine Gedanken- und Ideenwelt hat eine Stabilisierung erfahren und ihre Strahlkraft zurückerhalten. Wie die Strahlen eines Sternes reichen meine Wikis heutzutage ins Internet hinein und machen für einige wenige Leute auffindbar, was ich einmal gestaltet habe. Das soll etwas Fantastisches sein, was ich da geschaffen habe. Die ehemalige Mitte dieser Struktur ist einmal durch das alte Schreibprogramm verkörpert worden, das mittlerweile abseitig in einer Kiste schlummert. Dieses ist bereits in seinen Ruhestand getreten und hat vorerst bei mir ausgedient. Da bin ich, Matthias Schneider, wohnhaft in der netten, aber durchweg auch etwas verträumten Stadt Offenburg im Landkreis Ortenau. Sie befindet sich in Südwestdeutschland am Fuße des Schwarzwalds in der Nähe von Straßburg. Hier lebe ich seit dem Jahr 2001 wieder. Meine Jugendzeit habe ich auch schon in dieser Stadt verbracht. Künstlerisch bin ich vielfach tätig gewesen. Ich mache das bis heute gerne. Freilich erfahre ich dabei manche Phänomene, welche mich teilweise doch schon sehr eingenommen haben. Ich habe eine reichhaltige Innenwelt zu eigen. Etwas von ihr möchte ich erhalten. Darum greife ich das Wesentliche davon mit meinen Werken auf und integriere es in sie. So haben die Dinge von mir in einer solchen Fülle und Qualität erstellt werden können, wie sie nun vorhanden sind. Ich habe derweil diese Kartei als einen Baukasten bezeichnet. Damit möchte ich deutlich machen, dass seine Substanz mir als Grundmaterial für mein weiteres Wirken dienen soll. Er enthält vollkommen zu Recht alles Relevante zu meinem Dasein aus den letzten Jahren. Das Wiki Alchemie ist also ein Bestandteil des Baukastens. Es soll in ihm darum gehen, meine Gedanken und Ideen zu einer modischen Art der Alchemie auf den Weg zu bringen. Ich möchte das Spektrum jener hier zu verfassenden Texte jedoch klar auf meine eigenen Dinge begrenzen. Das halte ich weitgehend ein. Zu ihnen sollen sie stimmig ausfallen und somit dazu passend sein, was mich ausmacht. Ich bin ein recht visuell veranlagter Mensch. Ein eigenes, durchweg leuchtendes Spektrum an Farbigkeit habe ich für mich zu eigen, wenn ich die Natur betrachte. Ein damit verbundenes Leuchten der Dinge möchte ich hier beschreiben. Somit habe ich im Sinn, Ihnen zu verdeutlichen, welche Wertigkeit die Farben, aber auch die Formen für mich im Alltag haben. Das möchte ich nicht für mich behalten. Sie stellen den Schlüssel für ein Glück bei mir dar, welches ich dabei erfahre. Zu diesem Sachverhalt habe ich einiges aufgeschrieben, was die Substanz davon aufzeigen soll. Da habe ich in einer einfachen Weise getan, was mir spontan möglich gewesen ist. Viele Stunden eines freien Schreibens habe ich zugebracht, um die Texte auszuarbeiten. Noch viele weitere Stunden werde ich voraussichtlich damit verbringen, sie zu sichten und zu ordnen. Freilich habe ich nicht gänzlich von vorne mit dem Schreiben von Texten angefangen, als ich begonnen habe, das Wiki Alchemie zu erstellen. Einige Jahre der Übung einer Sprachgestaltung habe ich damals schon vorzuweisen gehabt. Auf Basis der bestehenden Schriften habe ich alles aufgebaut und manches darum bereits von der Lesenschaft, aber auch von mir erwartet, so viel dafür vorausgesetzt. Inzwischen ist etwas entstanden, das um Ihr Gehör bittet. Hier sind einige der Dinge sprachlich aufbereitet worden, die ich gerne habe. Die Verrichtung meiner Arbeit als Literat erfährt derweil gewisse Wendungen. Ich habe versucht, neben einer persönlichen Sichtung jener Sachverhalte der Alchemie auch mein Kunstschaffen hier zu integrieren. Ich möchte das Gegebene aus einem gewissen Blickwinkel beleuchten und stelle meine Gedankenwelt darum in einer Weise dar, welche sie in einem ihr zugehörigen Licht erscheinen lässt. Unterdessen bewahre ich mir einen gewissen Abstand zu solchen Sachverhalten, über die ich etwas ausgesagt habe. Was ich bereits geschaffen habe, möchte ich hernach auch praktisch anwenden, sowie im Nachgang daran theoretisch auswerten. Was dafür erforderlich sein wird, werde ich nach und nach einrichten, nachdem ich es gefunden und erkannt habe. Meine Texte sind manchmal schon wie Spielwiesen für mich gewesen, dank denen ich mich in meiner Freizeit sinnvoll betätigen habe können. Da haben sich bald etliche Dinge angesammelt. Sie gehören einmal gebündelt. Inzwischen gehe ich vorsichtig damit um und prüfe, was davon vor mir zu Recht Bestand hat, ich etwas davon abändere. Das mache ich so, weil ich vormals zumeist so tiefgründig daran gearbeitet habe. Es hat doch alles einen Wert zu eigen. Diese Schriften sollen mir dabei helfen, ein Dasein erfüllt mit Frieden und Muße zu finden. Manche Stunde des Lesens und Schreibens daran hat derweil schon ihre kontemplativen Momente für mich mit sich gebracht. Da ich keinerlei Vorlage zur Erstellung des Wikis hier verwendet habe, haben mir ursprünglich außer jenen leeren Blättern und Dateien nichts als meine Kenntnisse um die deutsche Sprache und ein paar Erinnerungen dafür, was mein Leben ausmacht, zur Verfügung gestanden. Manches hier beschriebene ist sicherlich noch sehr dünn in seinem Auftrag und möchte verstärkt werden. Derweil arbeite ich daran, die hier gegebenen Inhalte abzusichern. Ich habe dieses Wiki erstellt, ohne wissen zu können, was einmal sein wird. Jedoch glaube ich an den grundsätzlichen Wert der Sprachgestaltung und ihre Resultate. Es ist bei der Erstellung dieses Textwerks zeitweise, wie auch in meinem Leben, schon sehr vieles durcheinander geraten. Ich habe mich oftmals neu sortieren müssen, um das Themengebiet genau eingrenzen zu können, um welches es hier im Grunde gehen soll. Da habe ich mich vielfach mutig und forsch daran gesetzt und etwas zur Alchemie aufgeschrieben, was zum Teil vielleicht von einem zweifelhaften Rang gewesen ist. Das Material gehört nun gesichtet und gewichtet. Ich habe immer wieder meine Methode angepasst, um gewünschte Ergebnisse damit zu erzielen. Ausschau halte ich dabei nach wahren Gedanken, anhand welcher ich meine Dinge fürs Leben in einer endlichen Art erklären kann. Mehr und mehr finde ich sie bei der Verwirklichung einer Darstellung des Trivialen. Seine Wertigkeit soll Bestand haben. Analog dazu, was ich grundsätzlich für mein Werk vorgesehen habe, erstelle ich meine Schriften und bekunde die Begebenheiten des Daseins von mir. Dafür wird von mir das eigene Leben als Beispiel herangezogen, weil ich es direkt erfahre. Es stellt eine Ebene der Wahrheit für mich dar. Getreu meiner Sichtweise soll das so vorgegeben sein. Mein Wahlspruch dafür lautet: Das Leben ist eine Wahrheit für sich. Meine Texte sind vielfach durch einfaches Hinzufügen und Entfernen von Worten entstanden. Die bestehende Basis aus Schriften habe ich so erstellen und ausbauen können. Dabei sind mir meine Ideen gekommen. Dank dieser Überlegungen haben sich meine Schriften alsbald vervollständigen lassen. Manche Sammlung meiner Kräfte hat das bei mir ergeben. Dieser zusätzliche Effekt einer Sprachgestaltung hat mir zu einer verbesserten Konstitution verholfen. Dabei habe ich versucht, meine Gedanken klar und deutlich auszudrücken und sie als ein Geflecht bestehend aus Worten darzustellen. Das hat einen ganzen Verbund wirksamer Dinge ergeben, die für etwas gut gewesen sind. Die einzelnen Knoten an einem solchen Strang aus Worten sollen den jeweiligen Fakten entsprechen, um deren Nennung es mir gegangen ist. Solche sind zählbar erschienen und können darum zu einer ganzen Summe addiert werden. Da habe ich mit ihrer Zuhilfenahme das bestehende Werk alsbald leicht überschauen können, ohne es in seiner innerlichen Struktur bei der Auffassung davon zu schädigen. Jene Einfachheit des Gewebes meiner Gedanken- und Ideenwelt soll das Gewirkte ausmachen, welches meinen Baukasten mit Lebendigkeit erfüllt hat. Nach jahrelanger Tätigkeit daran sind diese Schriften schließlich zu dem geworden, was sie heutzutage sind. Diese Sammlung an Texten soll nun für das Publikum des Internets freigegeben sein, damit sie von jemandem wahrgenommen werden kann. Gönnen Sie sich doch bitte beim Lesen hier eine kleine Auszeit von den Strapazen des Alltags. Viel Freude mit einer Lesung der Texte möchte ich Ihnen nun wünschen und verbleibe mit freundlichem Gruß der Autor Matthias Schneider. Info, Gedanke. Ohne das Bekenntnis zum Phänomen ist mir eine Naturbeobachtung so unsinnig wie das Aufstellen einer Kerze ohne Docht und Ständer erschienen. Wie sollte sie da zünden? Heutzutage treten viele Dinge in verkürzte Weise in Erscheinung. Die Menschen sprechen keine vollständigen Worte mehr. Impuls. Das Bewusstsein eines Menschen ist zuweilen wie ein Schiff zu verstehen. Man sollte es nicht mit Ladung überfrachten, weil es sonst kippen kann und sinken wird. Zudem muss man die Waren bei Zeiten wieder löschen, damit die Funktionalität des Schiffes gewahrt bleibt. Die Gewöhnung an gangbare Wege und haltbare Aussagen soll den Menschen in seinem Dasein festigen. Impuls. Beständiges Schaffen. Es soll möglich sein, etwas Bestehendes zu erhalten, ohne etwas davon zu verlieren. Da hat der Mensch nach dem Rechten gestrebt, falls er danach getrachtet hat, seine Dinge anzuerkennen. Wer seine Darstellung davon zu geben versucht, wie etwas ist, muss sich dazu angeschaut haben, was da ist. Wie man das eigene Dasein angehen möchte, hat jeder für sich selbst festgelegt. Die Menschen müssen die eigenen Mittel dafür ausreichen. Sprachgestaltung. Ein Hort des Windes. Beständig möchte der Mensch im Leben sein und so geht er seinen Weg auf eine dazu passende Weise. Da lässt er alles zuweilen sacken und findet sich damit ab, was er erreichen kann. Was er von der Welt zu sehen bekommt, ist etwas, was er für sich einsetzt. Wie es sich damit verhält, was ihm zu eigen ist, stellt einen Schlüssel zur Wahrheit seines Lebens dar. Impuls, etwas Rundes. Eine Kraft und eine Form hat Matthias Schneider für sich gesucht und beides auch gefunden. Das ist so geschehen, als er damit begonnen hat, das Gegebene separiert aufzufassen. Da hat er die Kräfte unabhängig von der Form angenommen und auch für sich stehend belassen. Eine Form hat er auch für sich gefunden. Sie hat das Gegebene beinhaltet, was ihm zu eigen ist. Da ist er von sich aus als Mensch erschienen. Er hat etwas zu eigen, was ihn ausmacht und bestimmt. Das soll so wahr sein. Idee. Hier auf dieser Seite betreibt der Autor Matthias Schneider den Versuch einer Sprachgestaltung, um etwas zu schaffen, was seine Sicht auf die Alchemie der Gegenwart verkörpert. Die Alchemie ist jener Acker der entstehenden und bestehenden Dinge. Sie hat mannigfache Bedeutungen für den Menschen zu eigen. Unsere Auffassung von ihr möchte von uns in einen brauchbaren Zustand versetzt werden. Einen solchen Weg zu begehen, wie er damit verbunden ist, hat der Autor im Sinn gehabt. Die Alchemie hat es schon immer gegeben. Freilich ist sie heute kaum noch unter ihrem eigenen Namen gehandelt worden, als zu abwegig und zu verrufen wird dieser Begriff bewertet. Die Gegenwart der Jetztzeit, wie wir sie zusehends stärker ausgeprägt vorfinden, hat Matthias Schneider zum Nachdenken gebracht. Gar vieles hat sich unmittelbar in der jüngsten Zeit bei uns Menschen gewandelt. Doch dort, wo Wandel ist, ist auch Veränderung. Dort, wo neue Dinge entstehen, vergehen auch alte. Auch unsere Gewohnheiten ändern sich im Laufe unseres Lebens. Da ist beispielsweise das Internet aufgebaut worden und hat zu neuen Kommunikationswegen für uns geführt. Wir nutzen sie weitgehend. Heutzutage stehen wir wieder einmal vor einer Vielzahl von Schnittpunkten in der Gegenwart. Die Geschichte der Menschheit entscheidet sich täglich aufs Neue. Da wird jeden Tag eine andere Wendung möglich sein. Es geht jeden etwas an, was gerade geschieht. Wir wollen etwas davon festmachen, was wir schon über diese Welt und die Natur des Menschen gewusst haben. Es wäre an uns selbst anzuerkennen, was für Entwicklungen aufgekommen sind und wie alles weitergeht. Und nun folgt das Kapitel Ansichten. Ansichten. Impuls. Mit der eigenen Kraft gehen wir um. Was wir in Händen tragen, das halten wir fest. Unsere Füße verleihen uns einen Stand, wie wir ihn schon kennen. Da machen wir wahr, was uns gegeben ist. Alles wird Gestalt. So einfach haben wir es uns im Leben nicht gemacht. Es ist uns nichts davon egal gewesen, was bei uns geschehen ist. Das Miteinander in der Gemeinschaft mit Menschen hat uns alles bedeutet, aber es hat uns auch etwas Gutes ermöglicht. Natürlich haben wir uns jemanden als Freund ausgesucht, wenn wir ihn gut leiden können. Genauso wahr ist es, dass wir uns von fragwürdigen Persönlichkeiten distanziert haben. Wer etwas zum Ganzen beigetragen hat, hat von uns auch Respekt dafür erfahren. Alle anderen Leute haben vor uns kein Ansehen. Diese Aussage ist hart, aber sie zeugt von Reife. Gedanke. Ein Hoffnungsträger mit Haken und Ösen. Nichts verneinen, alles glauben, so mehrt der Mensch seine Kraft zum Guten in berechtigter Weise. Ein Arzt ist jemand, der etwas Gutes über den Menschen und dessen Natur weiß. Da hat er vollkommen zu Recht viel Lob dafür erhalten, was er getan hat. Gott sei Dank ist er so umsichtig gewesen, dass er seine Kenntnisse mit Vernunft und Rücksicht an die Menschen herangetragen hat. Dokumentation, das Prinzip einer sprachlichen Mehrung. Alles unter einen Hut zu bringen, sollte einfach möglich sein. Wer sich hierbei wohlwollend gezeigt hat, hat wahrscheinlich gewusst, was das für ihn bedeutet. Eine Verschlechterung der eigenen Fertigkeiten wäre damit verbunden, sich zu verweigern. Irgendwann würde man dann mit nichts dastehen. Das Glück bringt die Menschen jedoch ohne Anstrengung auf ihrem Weg voran. Die guten Dinge hat der Mensch auf seinen Wegen zumeist grundlos erhalten und etwas mit ihrer Hilfe wahrgemacht. Die Kräfte sind stets von endlicher Art gewesen, aber sie haben für unsere Zwecke ausgereicht. Es ist gut, dass wir rechtzeitig heimgekehrt sind, weil wir uns dort revitalisieren können. Unsere Wege haben sich wie Kreise in wiederholter Weise geschlossen. Lebenszyklen sind von uns dadurch vollendet worden, dass wir die Dinge zu ihrem Abschluss gebracht haben. Die Phasen unseres Lebens sind wiederkehrend von ihrer Natur. Das Leben hat einen Aufbau zu eigen, der uns zur Höhe der menschlichen Ebene führt und in einem Mittelalter miteinander von uns gipfelt. Der Ablauf eines Lebens folgt seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Da haben wir die Welt, aber auch unser Dasein beschaut und die Begebenheiten vernommen, die sich bei uns ereignet haben. Im Nachhinein haben wir versucht, schlau daraus zu werden, was dabei geschehen ist. Davon haben wir mit Freunden gesprochen. Sie haben uns bestätigt oder uns widersprochen. Je nachdem, was wir gesagt haben, hat ihnen das gefallen oder missfallen. Zudem ist es sogar darauf angekommen, welche Tonalität wir für unsere Worte gewählt haben. Wir gewinnen etwas dabei, wenn wir uns über das Leben mit uns nahestehenden Personen unterhalten. Gedanke. Die Entwicklung der Reife eines Menschen braucht seine Zeit. Wer für sich einen guten Weg gesucht hat, um sich im Leben aufzustellen und etwas von Wert zu erreichen, der hat es schwerer als jemand, dem alles egal gewesen ist. Das liegt in der Natur der Sache, dass es schwer ist, einen guten Weg für sich zu finden. Da haben wir den eingetretenen Erfolg tatsächlich erreicht, weil wir etwas dafür getan haben. Wir möchten ihn nicht missen. Der Sachverhalt, dass man die Wertigkeit der Bemühungen eines Menschen oftmals mit Tadel bedacht hat, hat nichts an den Verhältnissen verbessert. Alles hat seine Gültigkeit. Vielmehr haben manche Aussagen der Menschen von der Nichtigkeit ihrer Überlegungen gezeugt. Wer die vermeintlich guten Ratschläge solcher Menschen befolgt, der geht in die Irre. Es wird unter Umständen viel Zeit in Anspruch nehmen, sich von den bereits getätigten fehlerhaften Handlungen wieder frei zu machen. Es gibt Grundsätze in diesem Leben als Mensch, die uns klar machen können, wo wir gerade stehen. Was andere Menschen für uns getan haben, haben wir nicht immer gleich richtig erkannt und zugeordnet. Manches hat uns die damit verbundene Manchmal hat uns die damit verbundene Erkenntnis hart getroffen, weil wir von unserem Weg abgekommen sind. Lassen wir uns also nicht dazu verleiten, das Falsche zu tun, sondern besinnen wir uns besser auf das Gute, was wir schon kennen. Beharren wir auf jenen Dingen, die bereits geklärt und verstanden sind. Was geschehen ist, hat auch seine Relevanz. Das lässt sich schlecht leugnen. Immer wieder kommen wir aufs Neue dazu, uns dazu zu bekennen, was bereits genannt worden ist. Die eigenen Worte haben ein Geflecht der Erinnerungen bei uns ergeben. Daran halten wir gerne fest. Das machen wir wahr. Gedanke. Hemmnisse aufheben. Die Errungenschaften eines Lebens sollten uns nicht verloren gehen, jedoch kann man sie unterdrücken und sie somit bei sich aushebeln, was zu ihrem dauerhaften Verlust führen muss. Dagegen muss man ankommen. Darum haben wir uns zu unserem Leben bekannt. Allein die Bejahung des Gegebenen hat das Vorkommen guter Erlebnisse gestärkt. Das spendet dir die Kraft zur Erhaltung deiner Dinge. Dank deiner Beständigkeit gewinnst du mit der Zeit Macht darüber, was du erreichen kannst, was dir zu eigen ist, das hast du bewahrt. Damit haben wir Bezug dazu genommen, wie die Dinge geschehen. Eine tangentiale Annäherung an das vorkommende Gute soll bei uns etwas sein, was uns das Gegebene erschließen kann. Die Kenntnis, aber auch die Art davon, wie man sie sich erworben hat, hat ausgemacht, was wir erhalten haben. Gedanke. Wer etwas gesagt hat, der möchte auch gehört werden. Sein Wort sollte etwas bedeuten. Er hat den Zuhörern seine ganze Aufmerksamkeit gewidmet und erkannt, was von seiner Rede angekommen ist. Im besten Fall ist er verstanden worden. Dokumentation. Wahrsagekunst. Etwas betrifft uns alle. Davon möchten wir etwas sagen. Dazu tauschen wir uns mit Freunden aus. Entscheidungen sollen allein nur von jemandem getroffen werden, der sich auch für diese Sachen verantwortlich zeigt. Man hat von den Menschen etwas zu erwarten. Falls die Leute ihren Pflichten nachkommen, haben sie auch von uns Bestätigung dafür erhalten. Da gehen wir von einer Verlässlichkeit des Menschen aus. Sie macht sein Verhalten aus. Was wir akzeptiert haben, dafür machen wir uns stark. Damit tragen selbst wir etwas zum Erfolg einer Unternehmung bei. Wir haben jedoch Unterstellungen von Erwartungen unterschieden. Während die Erwartung einen Beitrag zum Ganzen verkörpert, hat eine Unterstellung die Position des Menschen geschwächt. Die Kraft eines Menschen resultiert aus der eigenen Konfiguration seiner Bezüge zu seinem Dasein. Da hat jeder Mensch eine Geschichte. Der gegenwärtige Moment gibt dagegen eine Konstellation preis, die günstig oder ungünstig für den Menschen sein kann. Das Beharren einer Person auf einer Position ist etwas Natürliches. Wer jedoch die Position eingenommen hat, dass er von anderen Menschen etwas anderes als etwas Gutes erwartet, der hat den Glauben an sie aufgegeben. Dokumentation, der bejahende Aspekt des Lebens. Da wir Menschen im Leben das eigene Dasein so anzunehmen haben, wie es ist, besteht dafür keine Wahlmöglichkeit. Die Frage, ob wir dazu bereit sind oder nicht, dieses Leben zu führen, müssen wir uns stellen. Das ist unser Ausgangspunkt fürs Leben. Er wiederholt sich mal um mal wieder. Aufs Neue beginnen wir damit, dieses Leben zu verstehen und mit ihm klarzukommen. Im eigenen Leben haben wir wahrgemacht, was wir davon gutheißen. Wir haben zu unserem Glück gefunden. Dieses Dasein ist für uns lebenswert. Somit ist uns mancher Grund zur Dankbarkeit gegenwärtig. Dokumentation Lebensglück. Als Autor des Karteikastens Baukasten hat Matthias Schneider davon geschrieben, was ihn bewegt. Nicht alles, was er aufgezeichnet hat, hat auf Anhieb die richtige Form erhalten. Die Schwächen seiner sprachlichen Befähigung hat er seinen Texten angemerkt. Daraufhin hat er sie revidiert. Er hat geahnt, dass er die Gestaltgebung mit Worten erst einmal von der Pike auf zu erlernen haben wird, ehe ihm seine Sache gut gelingen kann. Dennoch hat er seine Texte jetzt schon veröffentlicht. Er bezieht sich in seinen Schriften auf solche Dinge, die er aus eigener Erfahrung kennt. Aber er hat auch Vorgaben bei seinem Werkschaffen einzuhalten. Er möchte die Gedanken, die er sich zum Leben gemacht hat, in üblicher Weise wiedergeben, damit sie dem Sprachverständnis anderer Leute genügen. Die eigenen Schriften sollten einmal etwas Ganzes ergeben. Als seine Texte sichtet er eingehend, dabei gewichtet er sie. Sie sollen von ihm nach und nach auf ein gutes sprachliches Niveau gebracht werden. Bei dieser Beschäftigungsart hat er sich an den gelungenen Beispielen dafür orientiert, wie man von alltäglichen Dingen schreiben kann. Was er schon kennt, hat er in dieser Kartei aufgegriffen. Dabei ist ihm bald klar geworden, wie lückenhaft seine Kenntnisse doch sind. Mitunter sind seine besseren Texte dank gewisser Glücksgriffe entstanden. Er hat sie als Ganzes bewahrt und sich dank dieser Beispiele im Laufe der Zeit Gedanken dazu gemacht, wie er seine weniger guten Arbeiten verbessern kann. Mit der Dauer der Verrichtung dieser Aufgabe hat er dann bald besser erkannt, was er daran gut findet, wenn er seine Gedanken notiert. Irgendwann hat er auch die ersten Sachverhalte richtig dargestellt, die sein Leben betroffen haben. Auf diese Weise hat er wahrgemacht, dass die Worte dafür bestehen sollen. Im Verlauf der Betätigung daran hat er weitere gültige Darstellungsweisen dafür gefunden, wie er die gleichen Dinge sagen kann und diese Varianten ebenfalls durch ihre Notiz bewahrt. So ist sein Fundus vom Umfang gesehen angewachsen. Der Schatz aus eigenen Gütern, wie sie von Matthias Schneider hergestellt worden sind, verkörpert nicht nur das Werk eines Kunstschaffenden, sondern er beinhaltet auch den aktuellen Stand davon, was den Wert seines Lebens ausmacht. Was mit ihm ist und wie es ihm mit seinem Leben ergeht, das lässt sich davon ableiten. Dokumentation. Das Erinnerungsvermögen. Mit einigen guten Worten sollten wir den Nutzwert der Gedächtniskraft eines Menschen belegen können. Erinnerbar sind für uns jedoch nur Geschehnisse des eigenen Lebens. Wer sie vergegenwärtigen kann, der findet dabei zu seiner Mitte. Dokumentation, ein Niveau, was auch immer uns etwas ausgemacht hat, das haben wir anerkannt. In unserem Leben berücksichtigen wir, dass es Gutes und Schlechtes gibt. Das Dasein von uns hat solche Erfahrungen mit sich gebracht. Sie würden sich nicht leugnen lassen. Wir haben uns mit anderen Menschen getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, was bei uns im Leben geschehen ist. Diese Leute haben uns bereitwillig angehört, aber sie haben auch etwas erwidert. Das hat einen Austausch mit ihnen ergeben. Jeder Mensch hat eine Geschichte, von der er sprechen möchte. Weil sie etwas zu ihrer Person gesagt haben, hat man die Leute besser kennengelernt. Okay. Jetzt kommt das Kapitel Lingua Incognita. Lingua Incognita. Impuls. Das Üben der Sprache ist mitunter schon heilsam für mich gewesen. Da habe ich die Geschichten geschrieben und Gedichte erstellt. Manchen Sachverhalt habe ich dabei durchdacht. So bin ich schlussendlich dazu gekommen, Aphorismen zu verfassen. Solch eine Beschäftigungsart ist für etwas gut. Man lernt dabei die Worte kennen. Von ihrer üblichen Gebrauchsweise lernt man die Lektion, dass der Verwendungszweck die Anwendbarkeit der Worte limitiert. Das Wort soll von uns auf eine Weise gebraucht werden, die eindeutig klärt, was wir meinen. Das machen wir auf diese Weise, damit wir etwas davon haben, wenn wir sprechen. Wir bestärken uns mit Affirmationen, aber auch sonst haben wir uns daran bemüht, von guten Dingen zu sprechen. Sie bedeuten uns etwas. Der Mensch hat ein Gemüt, auf dieses beziehen wir uns gerne. Die Integrität unserer Person sorgt für unser Wohlergehen. Darum halten wir am Guten fest, anstatt etwas Verwerfliches zu sagen. Dokumentation, Dämmerung. Ein Bezug zum Vergangenen hat bei uns stets bestanden. Unsere Erinnerungen behalten ungewöhnlich, nein, gewöhnlich ihre Bedeutung für uns. Aus ihnen schöpfen wir Kraft fürs eigene Leben. Am Anfang der Dinge ist alles noch nicht ausgeformt gewesen. Da hat es uns Menschen noch nicht gegeben. Was aber festgestanden hat, soll das Potenzial sein, was das Leben als Mensch bis heute ermöglicht. Damit hat auch schon zuvor schon festgestanden, dass das Leben als Mensch möglich ist. Was wir im Leben erfahren haben, ist allein nur ein Anteil davon, was für uns vorgesehen ist. Noch immer haben wir nicht alles davon ausgeschöpft, was uns zu Menschen macht. Gedanke. Gültigkeit einer Vorstellung. Die Lebenswirklichkeit eines Menschen resultiert aus den Vorgaben seines Daseins. Sie bedingen uns weitgehend und legen vieles für uns fest. Das eigene Werk wird innerhalb solcher Begrenzungen ausgestaltet, wie wir sie kennen. Eine Wahrheit wird dabei von uns eingehalten. Jeder Mensch möchte von seinem Leben etwas haben. Das geht auch uns so. Da haben wir von diesen Dingen gesprochen. Als Hebel der Sprache hat stets die Logik fungiert. Dank ihr können wir unsere Einstellung zum Leben mit Worten bekräftigen. Da generiert der Mensch seinen Code mit seinen Worten. Was er gesagt hat, bedeutet auch etwas. Er bezieht sich bei seinen Reden auf das innere Bild des Ganzen, das er sich gemacht hat. Impuls. Ein kontinuierlicher Weg. Wer sich Gedanken zum Leben macht, das sollte auch mit dem Gebiet der Kommunikation sich befassen. Der Austausch mit anderen Menschen wird bestenfalls fruchtbare Entwicklungen auslösen. Darum haben wir auf die Sprache großen Wert gelegt, weil wir auch manche Hoffnung in sie gesetzt haben. Bei der Ausübung der Sprachgestaltung habe ich darauf geachtet, dass meine Worte in üblicher Weise von mir verwendet werden. Zum Vergleich habe ich stets die Erinnerungen an meine Jugendzeit herangezogen. Das stellt für mich eine Quelle dar. Ich habe gerne leichte Formulierungen gewählt und auch mit Freude die Sprache ergründet. Heutzutage habe ich mit einer gewissen Schwermütigkeit zu kämpfen, die zuweilen auch meine Wortwahl betrifft. Das ist bedauerlich, aber es zeigt auch auf, welchen Weg ich beschreiten sollte, um eigene Heilkräfte zu erwirken. Darum habe ich meine Gedanken überhaupt notiert, damit mir bewusst wird, wo ich stehe. Nach und nach habe ich geltende Kriterien dafür gefunden, wie ich den Zustand von mir bewerten kann. Doch zuvor habe ich alles mir Bekannte erst einmal benennen müssen. Was mein Dasein ausmacht, ist mir dabei bekannt geworden. Die Tätigkeit eines Schreibers führe ich aus, weil sie mich zur Wahrheit führt. Mein Leben führe ich möglichst auf selbstbestimmte Weise. Ich trete für mich ein. Bei der Ausübung meiner literarischen Tätigkeit lege ich Wert auf eine normale Form der Sprache. Meine Worte sollen ohne besondere gedankliche Auswüchse auskommen. Da spreche ich gerne von einfachen Dingen und kläre diese auf eine triviale Weise, wie es ihrer Natur entsprochen hat. Das Ergebnis solcher Werke ist für mich erbaulich, darum habe ich diese Dinge in dieser Art für mich bestimmt. Gedanke. Etwas Gutes zu begrüßen und zu bestätigen, was man daran hat, ist für uns Menschen ein Glück. Es hat schon manchen Weg für uns erschlossen, dass wir darauf gebaut haben, was man uns entgegengebracht hat. In der Regel haben wir mit den eigenen Schriften die Verwendung der Worte eingeführt, wie wir sie kennen. Dafür ist diese Kartei gut. Der Baukasten, wie ich diese Kartei genannt habe, ist angefüllt mit einem solchen Material. Mit Hilfe dieser Kartei sichere ich meine Worte ab, auf dass ich sie in einer ordentlichen Ausdrucksweise wiedergeben kann. Das lerne ich mit der Zeit. Die Übungen, die ich mache, zielen darauf ab, mein sprachliches Vermögen zu festigen. Die entsprechenden Kenntnisse brauche ich auch für meinen regulären Beruf. Als Industriekaufmann habe ich mit Kunden Kontakt. Dokumentation, additive Komponenten, ein Grundsatz aus der fernöstlichen Philosophie, nichts tun und nichts bleibt ungetan. Das ist ein Zitat. Blatt für Blatt gedeiht eine Pflanze. Stehen einem Baum erst einmal ausreichend viele jener vitalen Speicher zur Verfügung, die durch die Blätter verkörpert werden, erneuert er sich und kann weiter wachsen. So wird die Pflanze größer, aber auch stärker. Anhand dieser Vorstellung habe ich ein Motiv für mich gefunden. Greife deinen Gedanken stets so auf, wie er schon bei dir gewesen ist. Bringe ihn in die auf ihn zutreffende sprachliche Form. Somit lernst du, seine Gültigkeit vollumfänglich zu begreifen. Impuls. Grundlagen der Gestaltung. Auf unserem Weg im Leben gehen wir durch die Welt. Dabei haben wir Eindrücke von ihr gesammelt und etwas für uns wahrgemacht. Matthias Schneider ist bei der Erstellung seiner Schriften davon ausgegangen, dass die Worte eines Menschen etwas bedeuten. Wer seine Texte liest, sollte die Erfahrung dabei machen, dass die Worte bei ihm etwas Gewisses bewirken. Unterdessen ist er davon ausgegangen, dass der Leser die drei folgenden Aspekte seiner Sprachgestaltung zu schätzen wissen wird: die Förderlichkeit, die Stabilisierung und die Bestärkung des Guten. Das stellt das Prinzip zur Vermittlung der inneren Bezüge seiner Schriften dar, die er stets beim Werk angewendet hat. Impuls. Der Weg zum Himmel führt voraussichtlich direkt durch die Hölle. Die alten Religionen lehren es so. Impuls. Losgelöstheit. Im Inneren des Kessels gart die Suppe. Der Topf steht auf einem Gestell und wird mit einem Feuer erhitzt. Getreu dieses Bildes möchte ich aufzeigen, welche Begriffe ich dafür kenne. Die Suppe, das ist ein Gemisch von Zutaten. Der Kessel mit seinem Gestell, das ist das neutrale Element. Die Feuerstelle, die Quelle der Hitze. So, damit lasse ich es jetzt genug sein. Vielen Dank.